MDR Kultur am Vormittag. Dazu begrüßt sie Lydia Jacobi. Hallo und alles Gute ihr noch fürs neue Jahr. Und 2020, da wollen wir bei MDR Kultur auch direkt mit einem neuen Text in der Lesezeit anfangen, denn das Jahr 2020 markiert auch den 250. Geburtstag des Dichters Friedrich Hölderlin. Wir wollen dazu einen gedanklichen Auftakt geben mit Ausschnitten aus einer literarischen Matinee des Deutschen Theaters Berlin aus dem Jahr 1990 über Friedrich Hölderlin und sein Verhältnis zu den Deutschen, deren Titel seinem Gedicht Menschenbeifall entnommen ist. Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt. Es lesen Bärbel Bolle, Else Grobe-Deister, Corinna Harfuch, Keta Reichel, Johanna Schall, Jörg Gutzon, Frank Lienert, Dieter Mann, Daniel Morgenroth, Ulrich Mühe und Klaus Pienothek. Meine Liebe ist das Menschengeschlecht. Freilich nicht das Verdorbene, Knechtische, Träge, wie wir es nur zu oft finden, auch in der eingeschränktesten Erfahrung. Aber ich liebe die große, schöne Anlage, auch in verdorbenen Menschen. Ich liebe das Geschlecht der kommenden Jahrhunderte. Denn dies ist meine seligste Hoffnung, der Glaube, der mich stark erhält und tätig. Unsere Enkel werden besser sein als wir. Die Freiheit muss einmal kommen. Und die Tugend wird besser gedeihen in der Freiheit heiligem, erwärmenden Lichte als unter der eiskalten Zone des Despotismus. Wir leben in einer Zeitperiode, wo alles hinarbeitet auf bessere Tage. Diese Keime von Aufklärung, diese stillen Wünsche und Bestrebungen Einzelner zur Bildung des Menschengeschlechts werden sich ausbreiten und verstärken und herrliche Früchte tragen. Dies ist's, woran nun mein Herz hängt. Dies ist das heilige Ziel meiner Wünsche und meiner Tätigkeit. Dies, dass ich in unserem Zeitalter die Keime wecke, die in einem künftigen reifen werden. Der 23-jährige Hölderlin an seinen Bruder Karl, September 1793. Stimme des Volks. Ode, erste Fassung. Du seiest Gottes Stimme, so glaubt ich sonst in heilger Jugend, ja, und ich sag es noch. Um unsere Weisheit unbekümmert rauschen die Ströme doch auch, und dennoch, wer liebt sie nicht? Und immer bewegen sie das Herz mir, hör ich ferne die Schwindenden, die Ahnungsvollen, meine Bahn nicht, aber gewisser ins Meer hineilen. Denn selbst vergessen, allzu bereit, den Wunsch der Götter zu erfüllen, ergreift zu gern, was sterblich ist und einmal offenen Auges auf eigenem Pfade wandelt, ins All zurück, die kürzeste Bahn. So stürzt der Strom hinab, er suchet die Ruh, es reißt, es zieht wider Willen ihn von Klippe zu Klippe, den Steuerlosen, das wunderbare Sehnen dem Abgrund zu. Und kaum der Erd entstiegen, desselben Tags kehrt weinend zum Geburtsort schon aus purpurner Höhe die Wolke wieder. Und Völker auch ergreifet die Todeslust, und Heldenstädte sinken. Die Erde grünt, und Stille vor den Sternen liegt, den Betenden gleich in den Staub geworfen, freiwillig überwunden die lange Kunst vor jenen Unnachahmbaren da er selbst, der Mensch. Mit eigener Hand zerbrach die Hohen zu Ehren sein Werk der Künstler. Doch minder nicht sind jene den Menschen hold, sie lieben wieder so, wie geliebt sie sind, und hemmen öfters, dass er lang im Lichte sich freue, die Bahn des Menschen. Und wie des Adlers Jungen, er wirft sie selbst, der Vater, aus dem Neste, damit sie sich im Felde Beute suchen, so auch treiben uns lächelnd hinaus die Götter. Wohl allen, die zur Ruhe gegangen sind und vor der Zeit gefallen, auch sie, geopfert gleich den Erstlingen der Ernte, sie haben ihr Teil gewonnen. Nicht, o ihr Teuren, ohne die Wonnen all des Lebens gingt ihr unter. Ein Festtag ward, noch einer euch zuvor und demgleich haben die anderen keins gefunden. Doch sicherer ist's und größer und ihrer mehr, die allen alles ist, der Mutter wert, in Eile zögernd mit des Adlers Lust die geschwungenere Bahn zu wandeln. Drum, weil sie fromm ist, ehr ich den himmlischen zulieb des Volkes Stimme, die ruhige. Doch um der Götter und der Menschen willen, sie ruhe zu gern nicht immer. An Johann Gottfried Ebel, 10. Januar 1797. Was das Allgemeine betrifft, so habe ich einen Trost, dass nämlich jede Gärung und Auflösung entweder zur Vernichtung oder zu neuer Organisation notwendig führen muss. Aber Vernichtung gibt's nicht, also muss die Jugend der Welt aus unserer Verwesung wiederkehren. Man kann wohl mit Gewissheit sagen, dass die Welt noch nie so bunt aussah wie jetzt. Sie ist eine ungeheure Mannigfaltigkeit von Widersprüchen und Kontrasten. Altes und Neues, Kultur und Roheit, Bosheit und Leidenschaft. Egoismus im Schafspelz, Egoismus in der Wolfshaut. Aberglauben und Unglauben, Knechtschaft und Despotismus. Unvernünftige Klugheit und kluge Vernunft. Geistlose Empfindung, empfindungsloser Geist. Geschichte, Erfahrung, Herkommen ohne Philosophie, Philosophie ohne Erfahrung. Energie ohne Grundsätze, Grundsätze ohne Energie. Strenge ohne Menschlichkeit, Menschlichkeit ohne Strenge. Heuchlerische Gefälligkeit, schamlose Unverschämtheit. Altkluge Jung, läppische Männer. Man könnte die Litanei von Sonnenaufgang bis um Mitternacht fortsetzen und hätte kaum ein Tausendteil des menschlichen Chaos genannt. Aber so soll es sein. Dieser Charakter des bekannteren Teils des Menschengeschlechts ist gewiss ein Vorbote außerordentlicher Dinge. Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles bisherige schamrot machen wird. Der Gang aufs Land. An Landauer. Komm ins Offene, Freund. Zwar glänzt ein weniges heute nur herunter und eng schließet der Himmel uns ein. Weder die Berge sind, noch aufgegangen des Waldes Gipfel nach Wunsch und leer ruht vom Gesange die Luft. Trüb ist's heut, es schlummern die Gäng und die Gassen und fast will mir es scheinen, es sei als die bleierne Zeit. Dennoch gelinget der Wunsch, Rechtgläubige zweifeln an einer Stunde nicht und der Lust bleibe geweiht der Tag. Denn nicht wenig erfreut, was wir vom Himmel gewonnen, wenn er's weigert und doch gönnet den Kindern zuletzt. Nur dass solcher Reden und auch der Schritt und der Mühe wert der Gewinn und ganz wahr das Ergötzliche sei. Darum hoff ich sogar, es werde, wenn das Gewünschte wir beginnen und erst unsere Zunge gelöst und gefunden das Wort, und aufgegangen das Herz ist und von trunkener Stirn höher besinnen entspringt, mit der unsern zugleich des Himmels Blüte beginnen und dem offenen Blick offen der Leuchtende sei. Denn nichts Mächtiges ist's, zum Leben aber gehört es, was wir wollen und scheint schicklich und freudig zugleich. Aber kommen doch auch der segenbringenden Schwalben immer einige noch, eh der Sommer ins Land, nämlich droben zu weihen bei guter Rede den Boden, wo den Gästen das Haus baut der verständige Wirt, dass sie kosten und schauen das Schönste, die Fülle des Landes, das, wie das Herz es wünscht, offen, dem Geiste gemäß Mahl und Tanz und Gesang und Stuttgarts Freude gekrönt sei. Deshalb wollen wir heut wünschend den Hügel hinauf. Möge ein besseres noch das menschenfreundliche Meilig drüber sprechen, von selbst bildsamen Gästen erklärt oder wie sonst, wenn's anderen gefällt, denn alt ist die Sitte und es schauen so oft lächelnd die Götter auf uns. Möge der Zimmermann vom Gipfel des Daches den Spruch tun, wir, so gut es gelang, haben das Unsere getan. An den Bruder, 1. Januar 1799. Der günstige Einfluss, den die philosophische und politische Lektüre auf die Bildung unserer Nation haben, ist unstreitig. Und vielleicht war der deutsche Volkscharakter, wenn ich ihn anders aus meiner sehr unvollständigen Erfahrung richtig abstrahiert habe, gerade jenes beiderseitigen Einflusses vorerst bedürftiger als irgendeines anderen. Ich glaube nämlich, dass sich die gewöhnlichsten Tugenden und Mängel der Deutschen auf eine ziemlich bornierte Häuslichkeit reduzieren. Die meisten sind auf irgendeine Art, wörtlich oder metaphorisch, an ihre Erdscholle gefesselt. Und wenn es so fortginge, müssten sie sich am Ende an ihren lieben moralischen und physischen Erwerbnissen und Ererbnissen zu Tode schleppen. Jeder ist nur in dem zu Hause, worin er geboren ist und kann und mag mit seinem Interesse und seinen Begriffen nur selten darüber hinaus. Daher jener Mangel an Elastizität, an Trieb, an mannigfaltiger Entwicklung der Kräfte. Daher die finstere, wegwerfende Scheue oder auch die furchtsame, unterwürfig blinde Andacht, womit sie alles aufnehmen, was außer ihrer ängstlich engen Sphäre liegt. Daher auch diese Gefühllosigkeit für gemeinschaftliche Ehre und gemeinschaftliches Eigentum, die freilich bei den modernen Völkern sehr allgemein, aber meines Erachtens unter den Deutschen in eminentem Grade vorhanden ist. Und wie nur der in seiner Stube sich gefällt, der auch im freien Felde lebt, so kann ohne Allgemeinsinn und offenen Blick in die Welt auch das individuelle, jedem eigene Leben nicht bestehen. Und wirklich ist unter den Deutschen eines mit dem anderen untergegangen, wie es scheint. Freilich tanzen sie noch immer um ihre güldenen Kälber und hungern nach ihren Fleischtöpfen. Und man müsste wohl im eigentlichen Sinne in irgendeine einsame mit ihnen auswandern, wenn sie vom Bauchdienst und den toten, herz- und sinnlos gewordenen Gebräuchen und Meinungen lassen sollten, unter denen ihre bessere, lebendige Natur unhörbar wie eine tief eingekerkerte seufzt. Übrigens ist das Interesse für Philosophie und Politik, wenn es auch noch allgemeiner und ernster wäre, als es ist, nichts weniger als hinreichend für die Bildung unserer Nation. Es wäre zu wünschen, dass der grenzenlose Missverstand einmal aufhörte, womit die Kunst und besonders die Poesie bei denen, die sie treiben und denen, die sie genießen wollen, herabgewürdigt wird. Man hat schon so viel gesagt über den Einfluss der schönen Künste auf die Bildung der Menschen. Aber es kam immer heraus, als wäre es keinem ernst damit. Und das war natürlich, denn sie dachten nicht, was die Kunst und besonders die Poesie ihrer Natur nach ist, weil sie in der bescheidenen Gestalt des Spiels erscheint. Und so konnte sich auch vernünftigerweise keine andere Wirkung von ihr ergeben als die des Spiels, nämlich Zerstreuung, beinahe das gerade Gegenteil von dem, was sie wirket, wo sie in ihrer wahren Natur vorhanden ist. Denn alsdann sammelt sich der Mensch bei ihr und sie gibt ihm Ruhe, nicht die Leere, sondern die lebendige Ruhe, wo alle Kräfte regsam sind und nur wegen ihrer innigen Harmonie nicht als tätig erkannt werden. Sie nährt die Menschen und bringt sie zusammen. Sie vereinigt sie, wenn sie echt ist und echt wirkt, mit all dem mannigfachen Leid und Glück und Streben und Hoffen und Fürchten, mit all ihren Meinungen und Fehlern, all ihren Tugenden und Ideen, mit allem Großen und Kleinen, das unter ihnen ist, immer mehr zu einem lebendigen, tausendfach gegliederten innigen Ganzen. An die Deutschen. Spottet nimmer des Kinds, wenn noch das Alberne auf dem Rosse von Holz herrlich und viel sich dünkt. O ihr Guten, auch wir sind tatenarm und gedankenvoll. Aber kommt, wie der Strahl aus dem Gewölke kommt, aus Gedanken vielleicht geistig und reif die Tat? Folgt die Frucht wie des Haines dunklem Blatte der stillen Schrift? Und das Schweigen im Volk, ist es die Feier schon vor dem Feste, die Furcht, welche den Gott ansagt? O, dann nimmt mich, ihr Lieben, dass ich büße die Lästerung. Schon zu lang irre ich dem Laien gleich in des bildenden Geists werdender Werkstatt hier. Nur was blühet, erkenn ich, was er sinnet, erkenn ich nicht. Und zu ahnen ist süß, aber ein Leiden auch. Und schon Jahre genug leb ich in sterblicher, unverständiger Liebe, zweifelnd immer bewegt vor ihm, der das stetige Werk immer aus liebender Seele näher mir bringt, lächelnd dem Sterblichen, wo ich zage, des Lebens reine Tiefe zu Reife bringt. Schöpferischer, o wann Genius unsers Volks, wann erscheinest du ganz, Seele des Vaterlands, dass ich tiefer mich beuge, dass die leiseste Seite selbst mir verstumme vor dir, dass ich beschämt eine Blume der Nacht, himmlischer Tag vor dir enden möge mit Freuden. Wenn sie alle, mit denen ich vormals trauerte, wenn unsere Städte nun hell und offen und wach, reineren Feuers voll und die Berge des deutschen Landes Berge der Musen sind, wie die herrlichen einst, Pindos und Helikon und Parnassos, und rings unter des Vaterlands goldenem Himmel die freie, klare, geistige Freude glänzt. Wohl ist enge begrenzt unsere Lebenszeit. Unsere Jahrezahl sehen und zählen wir, doch die Jahre der Völker sah ein sterbliches Auge sie. Wenn die Seele dir auch über die eigene Zeit sich die Sehnende schwingt, trauernd verweilest du dann am kalten Gestade bei den Deinen und kennst sie nie. Und die Künftigen auch, sie, die Verheißenen, wo siehst du sie, dass du an Freundes Hand einmal wieder erwarmest, einer Seele vernehmlich seist? Hyperion oder der Eremit in Griechenland. Hyperion im Gespräch mit seinem Freund Alabander. Du räumst dem Staate denn doch zu viel Gewalt ein. Er darf nicht fordern, was er nicht erzwingen kann. Was aber die Liebe gibt und der Geist, das lässt sich nicht erzwingen. Das lasse er unangetastet oder man nehme sein Gesetz und schlag es an den Pranger. Beim Himmel. Der weiß nicht, was er sündigt, der den Staat zur Sittenschule machen will. Immerhin hat das den Staat zur Hölle gemacht, dass ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte. Die raue Hülse um den Kern des Lebens und nichts weiter ist der Staat. Er ist die Mauer um den Garten menschlicher Früchte und Blumen. Aber was hilft die Mauer um den Garten, wo der Boden dürre liegt? Da hilft der Regen vom Himmel allein. O Regen vom Himmel, o Begeisterung. Du wirst den Frühling der Völker uns wiederbringen. Dich kann der Staat nicht hergebieten. Aber er störe dich nicht, so wirst du kommen. Kommen wirst du mit deinen allmächtigen Wonnen, in goldene Wolken wirst du uns hüllen und empor uns tragen über die Sterblichkeit. Und wir werden staunen und fragen, ob wir es noch seien, wir, die Dürftigen. Der Tod ist ein Bote des Lebens, und dass wir jetzt schlafen in unseren Krankenhäusern, dies zeugt vom nahen, gesunden Erwachen. Komm, rief ich und fasst Alabanda beim Gewande, komm, wer hält es länger aus im Kerker, der uns umnachtet? Wohin, mein Schwärmer? Erwidert Alabanda trocken, und ein Schatten von Spott schien über sein Gesicht zu gleiten. Ich war wie aus den Wolken gefallen. Geh, sagte ich, du bist ein kleiner Mensch. In demselben Augenblicke traten etliche Fremden ins Zimmer. Auffallende Gestalten, meist hager und blass, soviel ich im Mondlicht sehen konnte. Ruhig, aber in ihren Mienen war etwas, das in die Seele ging wie ein Schwert. Und es war, als stünde man vor der Allwissenheit. Man hätte gezweifelt, ob dies die Außenseite wäre von bedürftigen Naturen, hätte nicht hier und da der getötete Affekt seine Spuren zurückgelassen. Besonders einer fiel mir auf. Die Stille seiner Züge war die Stille eines Schlachtfelds. Grimm und Liebe hat in diesem Menschen gerast und der Verstand leuchtete über den Trümmern des Gemüts wie das Auge eines Habichts, der auf zerstörten Palästen sitzt. Tiefe Verachtung war auf seinen Lippen. Man ahnete, dass dieser Mensch mit keiner unbedeutenden Absicht sich befasse. Ein anderer mochte seine Ruhe mehr einer natürlichen Herzenshärte danken. Man fand an ihm fast keine Spur einer Gewaltsamkeit von Selbstmacht oder Schicksal verübt. Ein Dritter mochte seine Kälte mehr mit der Kraft der Überzeugung dem Leben abgedrungen haben und wohl noch oft im Kampfe mit sich stehen, denn es war ein geheimer Widerspruch in seinem Wesen. Und es schien mir, als müsste er sich bewachen. Er sprach am wenigsten. Alabanda sprang auf wie gebogener Stahl bei ihrem Eintritt. »Wir suchten dich«, rief einer von ihnen. »Ihr würdet mich finden«, sagt er lachend, »wenn ich in den Mittelpunkt der Erde mich verberge.« »Sie sind meine Freunde«, setzt er hinzu, indes er zu mir sich wandte. Sie schienen mich ziemlich scharf ins Auge zu fassen. »Das ist auch einer von denen, die es gerne besser haben möchten in der Welt«, rief Alabanda nach einer Weile und wies auf mich. »Das ist dein Ernst?«, fragt einer mich von den dreien. »Es ist kein Scherz, die Welt zu bessern«, sagt ich. »Du hast viel mit einem Worte gesagt«, rief wieder einer von ihnen. »Du bist unser Mann«, ein anderer. »Ihr denkt auch so?« »Frage, was wir tun«, war die Antwort. »Und wenn ich fragte, so würden wir dir sagen, dass wir da sind, aufzuräumen auf Erden, dass wir die Steine vom Acker lesen und die harten Erdenklöße mit dem Karst zerschlagen und Furchen graben mit dem Pflug und das Unkraut an der Wurzel fassen, an der Wurzel es durchschneiden, samt der Wurzel es ausreißen, dass es verdorre im Sonnenbrande. Nicht, dass wir ernten möchten, fiel ein anderer ein, uns kömmt der Lohn zu spät, uns reift die Ernte nicht mehr, wir sind am Abend unserer Tage. Wir irrten oft und hofften viel und taten wenig. Wir wagten lieber, als wir uns besannen, wir waren gerne bald am Ende und trauten auf das Glück, wir sprachen viel von Freude und Schmerz und liebten, hassten beide. Wir spielten mit dem Schicksal und es tat mit uns ein Gleiches, aber es ist nicht das Schlimmste, was die Jugend überlebt. Aus heißem Metalle wird das kalte Schwert geschmiedet. Auch sagt man, auf verbrannten, abgestorbenen Vulkanen gedeihe kein schlechter Most. Wir sagen das nicht um unsertwillen, rief ein anderer jetzt etwas rascher. Wir sagen es um euertwillen. Wir betteln um das Herz des Menschen nicht, denn wir bedürfen seines Herzens, seines Willens nicht. Denn er ist in keinem Falle wider uns, denn es ist alles für uns. und die Toren und die Klugen und die Einfältigen und die Weisen und alle Laster und alle Tugenden der Roheit und der Bildung stehen, ohne gedungen zu sein, in unserem Dienst und helfen blindlings mit zu unserem Ziel. Nur wünschten wir, es hätte jemand den Genuss davon. Drum suchen wir unter den 1000 blinden Gehülfen die Besten uns aus, um sie zu sehenden Gehülfen zu machen. Will aber niemand wohnen, wo wir bauten, unsere Schuld und unser Schaden ist es nicht. Wir taten, was das unsere war. Will niemand sammeln, wo wir pflügten, wer verargt es uns? Wer verflucht den Baum, wenn sein Apfel in den Sumpf fällt? Das sind Betrüger, riefen alle Wände meinem empfindlichen Sinne zu. Mir war wie einem, der im Rauch ersticken will und Türen und Fenster einstößt, um sich hinauszuhelfen. So dürstet ich nach Luft und Freiheit. Alabanda ist schlecht, rief ich. Ja, er ist schlecht. Er heuchelt grenzenlos Vertrauen und lebt mit solchen und verbirgt es dir. Mir war wie einer Braut, wenn sie erfährt, dass ihr Geliebter insgeheim mit einer Dirne lebt. Ich wankte sinnlos weiter, stand nun am Meer und sah die Wellen an. Ach, da hinunter strebte mein Herz, da hinunter, und meine Arme flogen der freien Flut entgegen. Aber bald kam wie vom Himmel ein sanfterer Geist über mich und ordnete mein unbändig leidend Gemüt mit seinem ruhigen Stabe. Ich überdachte stiller mein Schicksal, meinen Glauben an die Welt, meine trostlosen Erfahrungen. Es ist besser, sagte ich mir, zur Biene zu werden und sein Haus zu bauen in Unschuld, als zu herrschen mit den Herren der Welt und wie mit Wölfen zu heulen mit ihnen, als Völker zu meistern und an dem unreinen Stoffe sich die Hände zu beflecken. Freilich ging die neue Lehre mir hart ein. Freilich schied ich ungern von dem stolzen Irrtum meiner Jugend. Wer reißt schon gerne die Flügel sich aus? Aber es musste ja so sein. Die Hoffnung lebet ruhlos irrend und vielen Männern hilft sie, täuscht vieler leichte Sinne, bleibt, bis dem, der an nichts denkt, die Sohle brennet von heißem Feuer. Aus eines Mannes Weisheit ist ein rühmlich Wort gekommen. Das Schlimme scheint oft trefflich vor einem, sobald ein Gott zu Wahn den Sinn hintreibet. Denn sehr hasst Zeus das Prangen der großen Zungen, und wo er, wenn sie lang schreitend kommen, ins Goldene ihnen sieht, ins Eitle hinaussehen. Mit geschwungenem Feuer stürzet er sie, wo einer von steilen Treppen schon den Sieg anhebet zu jauchzen. Antigone. Menschenbeifall. Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll, seit ich liebe? Warum achtetet ihr mich mehr, da ich stolzer und wilder, wortereicher und leerer war? Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt, und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen. An das Göttliche glauben die allein, die es selber sind. Ich fühl es endlich. Nur in ganzer Kraft ist ganze Liebe. Es hat mich überrascht in Augenblicken, wo ich völlig rein und frei mich wieder umsah. Je sicherer der Mensch in sich und je gesammelter in seinem besten Leben er ist und je leichter er sich aus untergeordneten Stimmungen in die eigentliche wieder zurückschwingt, umso heller und umfassender muss auch sein Auge sein. Und Herz haben wird er für alles, was ihm leicht und schwer und groß und lieb ist in dieser Welt. Am Ende ist es doch wahr. Je weniger der Mensch vom Staat erfährt und weiß, die Form mag sein, wie sie will, umso freier ist er. Es ist überall ein notwendig Übel, Zwangsgesetze und Exekutoren derselben haben zu müssen. Ich denke, mit Krieg und Revolution hört auch jener moralische Boreas, der Neid des Geistes, der Geist des Neides auf. Und eine schönere Geselligkeit als nur die ehrenbürgerliche mag reifen. Sie hörten Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt. Friedrich Hölderlin und sein Verhältnis zu den Deutschen. Ausschnitte aus einer literarischen Matinee des Deutschen Theaters Berlin aus dem Jahr 1990.